Sie in der Heeresdienstvorschrift 0815 hat es früher geheißen, der Soldat hat sich seiner Umgebung anzupassen. Das ist halt gar nicht mehr so einfach. Meine Vorgesetzten haben alle drin ein Beicht dran hängen. Wo soll ich als Obergefreiter mit meiner Löhnung einen solchen Bauch herbringen, gell? Ja, wenn ich natürlich einen Bericht über die Bundeswehr für ihre Illustrierte schreiben könnte, dann ging es mir besser. Das gäbe der Pulver. Aber so habe ich nichts wie Schwierigkeiten. Gestern Abend war Nachtübung. Ich war vorgeschobener Beobachter. Ja, wirklich. Stehe ich mitten in der Nacht in einem Riesenloch, ganz allein. Gefroren hat's mich. Und nicht einmal eine Munition haben wir zum Schießen gehabt, weil es so teuer ist. Da kriegst du bloß alle drei Tage einen Schuss. Und mir ist vorgestern schon einer losgegangen. Aus Versehen. Auf einmal fängt vor mir einer im Finstern das Laufen an. Haben wir gedacht, Herbertl, was machst du? Haben wir gedacht, fürchtest du dich? Haben wir gedacht, nein. Fürchtest du dich nicht? Haben wir mir an meinem Quer festgehalten? Sei halt, wer da? Der läuft weiter. Dann haben wir mich stärker festgehalten. Sei halt, wer da? Der läuft weiter. Denken wir, jetzt packst du. Sei halt, wer da, oder ich schieße. Der läuft weiter. Munition habe ich keine gehabt. Habe ich gesagt, bumm, bumm. Der läuft weiter. So, Mensch, du Trottel, fall doch um, ich hab dich doch erschossen. Hat er gesagt, rechte nicht auf, ich bin ein Panzer. Sieh aber, was mich immer aufregt, ist alle Tag der Unterricht. Fragt mir der Kamerad Leutnant, Kamerad Hiesel, beschreiben Sie mir die Geschossbahn. Habe ich gesagt, die Geschossbahn ist nach 0815 folgendermaßen. Habe ich gesagt, das Geschoss wird auf der Erde abgeschossen, beschreibt einen Bogen über der Erde und kommt auf die Erde zurück. Hat er gesagt, gut, und wie ist das über dem Wasser? Habe ich gesagt, Kamerad Leutnant, das geht mich nicht so, das ist Sache der Marine. Sagt er, sagen Sie mir noch, was ein Posten macht, wenn die Ablösung kommt. Habe ich gesagt, der Posten freut sich. Dann habe ich sein Fahrrad putzen dürfen. Nach 3 Stunden ist er gekommen, sagt er, sagen Sie mal, werden Sie überhaupt nicht fertig. Alles geht bei Ihnen langsam. Sie denken langsam. Sie überlegen langsam. Sie arbeiten langsam. Sie laufen langsam. Was geht bei Ihnen überhaupt schnell? Habe ich gesagt, ich werde schnell müde. Ich habe immer Schwierigkeiten mit den Leuten an. Letztens laufe ich ahnungslos über den Kasernhof. Ich habe mir gar nichts gedacht dabei, gell? Dann ist mir so ein ganz junger Leutnant begegnet, so ein frischer. So ein selber gestrickter. Als alter Lanzer habe ich mir gesagt, Herbert, den siehst du nicht. Kaum bin ich an dem vorbei, schreit er, ey, sieh da! Haben wir gedacht, das bist du nicht. Sagt er, ey, sieh da hinten. Haben wir gedacht, das kennst du sein. Na, aber mich ganz langsam rumdreht, weil ich einen Herzinfarkt, verstehst du? Habe ich gesagt, ja, bitteschön. Sagt er, sagen Sie mal, können Sie mich nicht grüßen? Sag ich, selbstverständlich kann ich Sie grüßen, Herr Leutnant, wir kennen uns doch, ne? Da wir uns kennen, nicht, dass ich wüsste. Sag ich, klar kennen wir uns, Herr Leutnant. Von wo kennen wir uns? Der Herr Leutnant, erinnern Sie sich doch einmal, 1943 waren wir zusammen in der Scheiße gelegen. Sagt er, wir? Wo? Habe ich gesagt, ich in Russland, Sie in die Windeln. Ich habe dann über das Familienministerium meine Versetzung eingereicht. Ja, wirklich. Aber weil ich daheim ein wenig Schwierigkeiten gehabt habe, gell? Meine Braut hat mir einen Brief geschrieben, hat geschrieben, lieber Herbert, konnte leider nicht mehr länger warten, habe deinen Vater geheiratet, Gruß Mutter. Ist ja auch nicht gerade das Gesündeste, gell? Dann habe ich mich auf der Schreibstube gemeldet, fragt der Schreiber, wie heißen Sie? Sag ich, wo ist er denn? Da sind Sie wahnsinnig, ich will Ihren Namen wissen. Sag ich, wo ist er denn? Geht er rein, holt den Spieß, der Spieß kommt raus, sagt er, wie heißen Sie? Sag ich, wo ist er denn? Da sind Sie verrückt, wie Sie heißen, will ich wissen. Sag ich, wo ist er denn? Geht er mit mir rein zum Kompaniechef, der Kompaniechef hat gesagt, würden Sie so liebenswürdig sein? Der muss den Nagold-Prozess verfolgt haben. Sagt er, würden Sie so liebenswürdig sein und mir Ihren Namen nennen? Habe ich gesagt, wo ist er denn? Da sind Sie nicht imstande, mir zu sagen, wie Sie heißen. Habe ich gesagt, wo ist er denn? Geht er mit mir lieber zum Stabsarzt. Der Stabsarzt hat gesagt, kommen Sie mal her. Schauen Sie mich ganz fest an. Wie heißen Sie? Habe ich gesagt, wo ist er denn? Da haben Sie Ihren Namen vergessen. Habe ich gesagt, wo ist er denn? Hat er gesagt, der Mann ist verrückt, der wird ihn lassen. Die gingen mit mir wieder rüber zur Schreibstube. Ich war ganz ruhig. Aufgeregt waren die. Dann habe ich mich hingesetzt. Nachher war, steht der Schreiber auf. Hat er gesagt, kommen Sie mal her. Sag ich, wo ist er denn? Sagt er, ja, ist gut. Hier hat er gesagt, haben Sie einen Entlassungsschein. Sag ich, da ist er ja.